Band 2. Forum der Wissenschaft. Das neue Bild vom Sonnensystem. Die Sonderstellung der Erde unter den Planeten. Ein Report von Hermann Michael Hahn. Prolog. Fünf Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt treibt eine von Menschenhand geschaffene Sonde mit großer Geschwindigkeit durch die Randbezirke des hier schon recht dunklen Sonnensystems immer weiter nach draußen. Sie ist seit 1977 unterwegs und hat die wohl aufregendste Mission durch das Sonnensystem hinter sich. Vorbei an den Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Der Flug von Voyager 2 markierte den Höhepunkt der bisherigen Erforschung des Sonnensystems durch Raumsonden, die Anfang der 60er Jahre mit dem ersten Vorbeiflug am Planeten Venus begann. Diese dritte Entdeckung des Sonnensystems hat innerhalb von nur einer Forschergeneration unser Wissen um die Geschwister der Erde entscheidend erweitert und verändert. Vorausgegangen war eine 400-jährige Periode, in der die Planeten mit Fernrohren von der Erde aus erkundet wurden. Wer selbst schon einmal mit einem Teleskop unsere beiden Nachbarplaneten Mars oder Venus beobachtet hat, weiß, wie wenig man auf diese Weise über die Planeten in Erfahrung bringen kann. Zwar nähert der Mars sich der Erde gelegentlich bis auf rund 60 Millionen Kilometer, doch sieht man im Fernrohr auch dann nur Einzelheiten, die größer als einige hundert Kilometer sind. Das reicht allenfalls, um aus ihrer regelmäßigen Wiederkehr die Rotationsdauer des Planeten zu bestimmen. Ein geologischer Vergleich mit der Erde bleibt dagegen nahezu unmöglich. Noch schwerer hatten es die Planetenforscher bei der Venus, die sogar bis auf 40 Millionen Kilometer an die Erde herankommen kann. Ihre Oberfläche ist von einer dichten Wolkendecke verhüllt, sodass bis in die 60er Jahre nicht einmal die Rotationsdauer der Venus bekannt war. Die Entsendung von Raumsonden, selbst zu den sonnenfernen Planeten, hat die räumliche Distanz aufgehoben und völlig neue Beobachtungsmöglichkeiten eröffnet. So funkten die Weltraumspäher neben detailreichen Bildern auch Infrarot- und Ultraviolettspektren der Atmosphären und Daten über magnetische Felder und die Zahl der darin eingeschlossenen elektrisch geladenen Teilchen. Kurzum, sie ermöglichten eine ganzheitliche Beobachtung der Planeten, von den äußersten Atmosphärebereichen bis hin zu Informationen über den inneren Aufbau. Damit bewahrheitete sich ein weiteres Mal der von Kritikern oft vergessene Satz: Das Ziel der Raumfahrt ist die Erde. Da wir mit unserer Erde eigentlich keine Experimente machen sollten, obwohl es immer wieder versucht wird, benötigen die Wissenschaftler zum Verständnis der oft äußerst komplexen Zusammenhänge Vergleiche mit anderen Planeten. Dank dieser vergleichenden Planetenforschung zeichnet sich heute ein neues Bild vom Sonnensystem ab, das die Sonderstellung der Erde innerhalb dieses Systems deutlich macht und uns einen sorgsameren Umgang mit dieser unserer Erde nahelegt. Die Atmosphären der Planeten. Ein eindrucksvolles Beispiel vergleichender Planetenforschung und deren Auswirkungen auf das Verständnis irdischer Systeme stellt die Erforschung der Venusatmosphäre dar. Der Planet Venus erscheint am irdischen Himmel als das hellste Mitglied des Sonnensystems nach Sonne und Mond. Dies liegt nur zum Teil daran, dass die Venus der Erde von allen Planeten am nächsten kommen kann, bis auf rund 40 Millionen Kilometer, oder mit einem Durchmesser von 12.100 Kilometern größer als die übrigen sonnennahen Planeten ist. Ganz entscheidend für den strahlenden Glanz der Venus ist die dichte Wolkenhülle, die etwa 3/4 des auftreffenden Sonnenlichtes reflektiert. Dass die Venus von einer Atmosphäre umgeben ist, haben Fernrohrbeobachtungen schon im 18. Jahrhundert gezeigt. Genauere Daten über Aufbau und Zusammensetzung der Venusatmosphäre konnten erst die Raumsonden zur Erde übermitteln, die seit Anfang der 60er Jahre zur Venus entsandt wurden. Bereits Mariner 2, die erste Planetensonde überhaupt, machte im Dezember 1962 deutlich, dass die Temperatur am Venusboden weit über dem Siedepunkt des Wassers liegen musste. Heute wissen wir dank sowjetischer und amerikanischer Sonden, die bis zur Venusoberfläche vorgedrungen sind, dass dort wahrhaft höllische Verhältnisse herrschen. Eine Temperatur von etwa 475 Grad Celsius und ein Atmosphärendruck, der 90 Mal so hoch ist wie der Luftdruck am Erdboden. Die extreme Oberflächentemperatur von etwa 475 Grad wird nur angesichts der Zusammensetzung der Venusatmosphäre verständlich. Sie besteht zu mehr als 95% aus Kohlendioxid, einem Gas, das zwar Licht, aber nicht wärmedurchlässig ist und daher wie ein planetenweites Treibhaus wirkt. Wenn die Venusoberfläche vom Sonnenlicht erwärmt wird und Infrarotstrahlung aussendet, wird diese Wärme in der Atmosphäre zurückgehalten, sodass sich der ganze Planet allmählich aufheizt. Allerdings genügt Kohlendioxid allein nicht, um die Wärmestrahlung der Planetenoberfläche so effektiv zurückzuhalten. Eine wichtige Rolle spielen darüber hinaus Wasserdampf sowie Schwefelsäure und Schwefeldioxid, die ebenfalls in den oberen Schichten der Venusatmosphäre anzutreffen sind. Entdeckt hatte man die Schwefelsäure zunächst in Infrarotspektren der Venusatmosphäre, die von einem hochfliegenden Flugzeug aus aufgenommen wurden. Zweifelsfrei bestätigt wurde ihre Existenz 1978 durch die amerikanischen Pioneer-Venus-Landekapseln. Sie registrierten zwischen etwa 70 und 47,5 Kilometer Höhe drei Wolkenschichten, die allesamt winzige Schwefelsäuretröpfchen von nur tausendstel Millimeter Durchmesser enthielten. Innerhalb dieser Wolken fallen die Schwefelsäuretröpfchen vermutlich als saurer Regen herab, bis sie in tieferen Schichten verdampfen und dann als leichterer Wasserdampf und Schwefeldioxid wieder in größere Höhen getragen werden, wo der Zyklus erneut beginnt. Die Entdeckung von Schwefelsäure und Wasserdampf in der Venusatmosphäre gegen Ende der 70er Jahre fiel in eine Zeit, in der bei uns zunehmend über den drohenden Treibhauseffekt innerhalb der irdischen Lufthülle gestritten wurde. Vor allem die Politiker verlangten damals von den Wissenschaftlern verlässliche Aussagen über die Folgen eines ungebremsten Kohlendioxidausstoßes. Zwar gab es bereits entsprechende theoretische Modelle, doch waren sich die Klimaforscher nicht sicher, wie gut sich damit die Wirklichkeit beschreiben ließ. Nachdem sie aber mit eben diesen Modellen die Klimaentwicklung der Venus bis zum heutigen Zustand rekonstruieren konnten, waren die größten Zweifel ausgeräumt. Seither drängen die Klimaforscher mit Nachdruck darauf, die Abgabe von Kohlendioxid in die Atmosphäre zu verringern. Nur so können wir eine, ansonsten auf längere Sicht, lebensbedrohliche Klimakatastrophe verhindern. Im Gegensatz zur Venus besitzt der mit einem Durchmesser von rund 6.800 Kilometern deutlich kleinere Mars nur eine extrem dünne Atmosphäre, die den Blick auf die Oberfläche des Planeten kaum beeinträchtigt. Hin und wieder verschwinden allerdings weite Teile der Marsoberfläche unter gelblich-braunen Staubwolken, die sich meist erst nach Wochen oder gar Monaten wieder verziehen. Versuche, die Zusammensetzung und Dichte der Marsatmosphäre von der Erde aus zu bestimmen, blieben allerdings wenig erfolgreich und lieferten lange Zeit hindurch irreführende Resultate. So konnte noch zu Beginn der 60er Jahre ein Luftdruck am Marsboden von bis zu 10% des irdischen Luftdrucks nicht ausgeschlossen werden. Nach Ansicht derjenigen Wissenschaftler, die eine eigenständige Entwicklung des Lebens auf dem Mars erhofft hatten, gerade noch genug, um ihre Träume nicht endgültig zerplatzen zu lassen. Dies besorgte jedoch bald darauf die erste erfolgreiche Marssonde Mariner 4, die im Juli 1965 den roten Planeten passierte. Ihre Daten ließen sich am besten mit einer Atmosphäre erklären, die zu mehr als 95% aus Kohlendioxid besteht und selbst am Marsboden so dünn ist wie bei uns in rund 35 Kilometern Höhe. Wasser in flüssiger Form, eine wohl notwendige Voraussetzung für die Entstehung von Leben auf einem Planeten, ist unter solchen Verhältnissen unmöglich, es würde sofort verdampfen. Mittlerweile ist auch der Sauerstoffgehalt mit lediglich etwa 1 Promille bekannt. Zu wenig für eine nennenswerte Ozonschicht. Und so kann die Ultraviolettstrahlung der Sonne nahezu ungehindert bis zum Marsboden vordringen, was die Lebensbedingungen erheblich erschwert. Messungen der beiden Viking-Sonden während des Abstiegs durch die Marsatmosphäre haben Hinweise darauf geliefert, dass die Lufthülle des äußeren Nachbarplaneten früher einmal dichter gewesen sein könnte als heute. Ein Großteil der ursprünglich vorhandenen Gase wäre dann im Verlaufe der Jahrmilliarden der im Vergleich zur Erde schwächeren Anziehungskraft des roten Planeten entkommen. Sei es, weil die Bestandteile durch die direkte Erwärmung zu schnell wurden oder von eindringenden und verdampfenden Meteoriten auf mehr als Fluchtgeschwindigkeit beschleunigt wurden. Schon der Vergleich mit Venus und Mars, den beiden Nachbarplaneten der Erde, lässt die Sonderstellung der Erde erkennen. Die hier noch herrschenden lebensfreundlichen Umweltbedingungen sind sehr empfindlich. Stünde die Erde nämlich nur etwas näher an der Sonne, sodass ihre Oberfläche stärker erwärmt würde, so wäre auch die Erde von einer Klimakatastrophe heimgesucht und unbewohnbar geworden. Etwas weiter draußen dagegen, also bei geringfügig niedrigeren Temperaturen, müsste eine ewige Eiszeit über die Erde hereinbrechen, die den Fortbestand des Lebens ebenfalls erschweren würde. Erstaunlicherweise spielt Stickstoff, der den Löwenanteil der irdischen Lufthülle stellt, bei den übrigen Planetenatmosphären nur eine untergeordnete Rolle. Einzig der rund 5200 Kilometer große Saturnmond Titan verfügt über eine Atmosphäre, die ebenfalls vorwiegend aus diesem Gas besteht und offenbar keinen freien Sauerstoff enthält. Die Hülle des Titan ähnelt damit der frühen Erdatmosphäre, in der auf dem Weg zur Entstehung des Lebens komplexe chemische Reaktionen abgelaufen sein müssen. Allerdings dürfte die extrem niedrige Temperatur von minus 178 Grad dort vergleichbare Prozesse ziemlich bremsen. Dennoch wollen europäische Forscher noch in diesem Jahrzehnt eine Sonde zum Titan entsenden, die dann nach einer Flugzeit von etwa 7 Jahren durch die Atmosphäre bis zur Oberfläche dieses Saturnmondes vordringen und während des Abstiegs Messdaten übertragen soll. Vielleicht ergibt sich daraus auch eine Antwort auf die Frage, ob das Leben auf der Erde entstanden sein kann oder von außen gleichsam eingeimpft worden sein muss. Kosmische Bomben. Nicht nur Gutes kommt von oben. Als der italienische Naturforscher Galileo Galilei im Herbst 1609 sein selbstgebautes Fernrohr auf den Mond richtete, sah er neben dem bekannten Muster aus hellen und dunklen Flecken eine Reihe von kleineren Formationen, die sich hauptsächlich auf die helleren Gebiete konzentrierten. Diese als Mondkrater bezeichneten Vertiefungen sind es, die zu Tausenden und Abertausenden die Oberfläche des Erdtrabanten zu einer wahren Mondlandschaft machen. Mit seinem bescheidenen Teleskop hatte er zwar nur die größeren Exemplare erkennen können, doch tauchten in den leistungsfähigeren Instrumenten späterer Astronomen immer neue, kleinere Krater auf und die Nahaufnahmen der unbemannten Mondsonden machten schließlich in den 60er Jahren unseres Jahrhunderts deutlich, dass die Größe der Krater nach unten unbegrenzt erscheint. Lange Zeit hindurch war die Herkunft der Mondkrater unklar. Handelte es sich um Überreste von Vulkanen? Oder hatten hier Einschläge von außen dauerhafte Narben hinterlassen? Der Streit der Wissenschaftler konnte erst im Vorfeld der Apollo-Missionen endgültig zugunsten der Einschlaghypothese ausgeräumt werden. Nicht zuletzt mit Hilfe von Untersuchungen an Bombentrichtern aus dem Zweiten Weltkrieg. So waren Mitte der 60er Jahre die meisten Planetenforscher davon überzeugt, dass die Krater auf dem Mond durch Einschläge von außen entstanden waren und Zeugnis von einer sehr frühen Phase der Mondgeschichte geben. Etwa zur gleichen Zeit wurde dank der Aufnahmen von Erdsatelliten deutlich, dass auch die Erde in der Vergangenheit wiederholt von solchen kosmischen Bomben getroffen wurde. Erklären wollte man den kosmischen Steinregen mit Resten jener Materie, die während der Entstehungsphase der Planeten übrig geblieben war und nun gleichsam ziellos durch das Sonnensystem trieb. Sie mochte zwar zunächst dem vorzeitigen Ende im Planetenverbund entgangen sein, doch war sie nun den Bahnstörungen der großen Planeten ausgesetzt. So mögen etliche Planeten auf verspäteten Kollisionskurs gebracht worden sein, während andere ganz aus dem Sonnensystem herausgeschleudert wurden. Wenn dieses Bild stimmte, sollte man aber entsprechende Spuren auch auf anderen Himmelskörpern im Sonnensystem finden, deren Oberflächen dann ebenfalls von Einschlagkratern zerwühlt worden sein müssten. Erste Hinweise auf einen solchen allgemeinen Bombenhagel lieferte die amerikanische Marssonde Mariner 4, die im Juli 1965 an dem roten Nachbarplaneten der Erde vorbeizog und insgesamt rund 20 Aufnahmen zur Erde funkte. Während die heimlichen Erwartungen bitter enttäuscht wurden, vielleicht doch Lebensspuren zu entdecken, waren auf einigen der noch wenig detailreichen Bilder mehrere Einschlagkrater deutlich zu erkennen. Einen wirklich globalen Überblick über die Marsoberfläche lieferte aber erst Mariner 9, der im November 1971 in eine Umlaufbahn um den roten Planeten einschwenkte und innerhalb von einem Jahr rund 7000 Fotos zur Erde funkte. Ende März 1974 näherte sich die amerikanische Raumsonde Mariner 10 dem sonnennahen Merkur. 2 Tage vor dieser ersten Begegnung war die Sonde noch etwa 2 Millionen Kilometer von ihrem Ziel entfernt, als die übermittelten Bilder erstmals erkennbare Einzelheiten zeigten. Krater, wie man sie zu dieser Zeit schon zur Genüge von Mond und Mars herkannte. Bei genauerem Hinsehen wurde jedoch deutlich, dass die Oberfläche des Merkur nicht bloß eine Kopie der Mondlandschaft darstellt. So ist etwa die beim Einschlag eines kosmischen Brockens aufgewirbelte Materie nicht so weit davon gespritzt wie etwa beim Mond. Die stärkere Anziehungskraft des Planeten hat solche Auswurfdecken ziemlich klein gehalten. Umgekehrt erscheinen die Sekundärkrater, die beim Rücksturz größerer Trümmer gebildet wurden, aus dem gleichen Grunde größer als beim Mond, weil die Brocken mit mehr Wucht auf die Planetenoberfläche prallten. Besonders auffallend dabei ist die hohe Zahl an Kratern mit einem Durchmesser von mehr als 200 Kilometern. Ursache dafür dürfte die wesentlich größere Aufschlaggeschwindigkeit sein, denn in Sonnennähe bewegen sich umherstreunende Brocken um einiges schneller als im Bereich der Erdbahn. Die nächsten Krater wurden weiter draußen im Sonnensystem gefunden, als die beiden Voyager-Sonden die Planetenriesen Jupiter und Saturn passierten. Zwar sind die Planeten selbst von dichten Gashüllen aus Wasserstoff und Helium umgeben, in denen auch größere Körper verglühen und zerrieben würden, aber die Monde dieser äußeren Planeten haben die Spuren des kosmischen Bombardements in der Frühphase des Sonnensystems ebenso konserviert wie der Erdmond. Zumindest die kleineren Trabanten der Planetenriesen jenseits des Asteroidengürtels sind während des kosmischen Bombardements in der Anfangsphase des Sonnensystems ständig Gefahr gelaufen, durch einen frontalen Treffer zertrümmert zu werden. Ein Beispiel dafür ist der rund 390 Kilometer große Saturnmond Mimas, der von einem 130 Kilometer großen und bis zu 10 Kilometer tiefen Einschlagkrater gezeichnet ist. Ein entsprechend großes Loch auf der Erde wäre 325 Kilometer tief und so groß wie die USA. Mimas dürfte damit nur knapp einer Katastrophe entgangen sein. Erwischt hat es dagegen nach Ansicht einiger Planetenforscher den etwa 500 Kilometer großen Uranusmond Miranda. Seine auffälligen Steilkliffs und ganz unterschiedlichen Oberflächenmuster lassen danach den Schluss zu, dass der Mond im Laufe der Geschichte mehrfach zertrümmert wurde, sich aber anschließend immer wieder aus den übrig gebliebenen Resten zusammenlagern konnte. Der Nachweis von Einschlagkratern auch auf der Venus ließ dagegen lange auf sich warten. Zwar gingen die Planetenforscher schon in den 70er Jahren davon aus, dass selbst die dichte Venusatmosphäre allenfalls kleinere Brocken würde abfangen können, doch versperrte die dicke Wolkendecke in eben dieser Atmosphäre den Blick auf die Oberfläche des inneren Nachbarplaneten der Erde. Erst die amerikanische Raumsonde Magellan, die seit dem Sommer 1990 die Venusoberfläche mit einer hochauflösenden Radarantenne erkundet, brachte die Bestätigung dieser Vermutung. Auf den Bildern, die Einzelheiten bis zu einer Größe von etwa 200 Metern erkennen lassen, wurden insgesamt rund 1000 Krater gefunden. Doch keiner von ihnen war kleiner als etwa 3 Kilometer. Dies liegt nicht am mangelnden Auflösungsvermögen der Radarantenne, sondern an der dichten Venusatmosphäre, die kleinere Objekte auf dem Weg zur Oberfläche so stark abbremst, dass sie entweder ohne gravierende Folgen aufprallen oder aber vorher auseinanderbrechen. Tatsächlich zeigen etliche kleine Krater eine eher unregelmäßige Form oder bilden kleinere Gruppen. Die im Vergleich zum Mond, Mars oder Merkur auffallend geringe Kraterzahl lässt den Schluss zu, dass auf der Venusoberfläche nur ein Teil des kosmischen Bombardements seine Spuren hinterlassen konnte. Nach Ansicht der Forscher lediglich etwa die letzten 800 Millionen Jahre. Das würde bedeuten, dass weite Teile der Venusoberfläche nachträglich neu gestaltet wurden und dieser Prozess auch heute noch anhält. Damit ist die Venus zumindest in dieser Hinsicht mit der Erde vergleichbar, wiewohl der Prozess der Neubildung offenbar dort ganz anders abläuft als auf unserem Planeten. Vulkane. Tore zur Unterwelt. Vulkane gehören zu den wenigen noch verbliebenen Naturwundern, die einem Betrachter leicht einen Schauer der Unheimlichkeit über den Rücken jagen können. Das flüssige, hellrot glühende Gestein, das sich wie ein unaufhaltsamer Brei talwärts wälzt, steht in einem totalen Widerspruch zur sonstigen Erfahrungswelt, in der die Felsmassen eines Gebirges als Inbegriff des Dauerhaften und Beständigen gelten. Doch auch Naturwunder können zwei Seiten haben. Der langanhaltende Ausbruch des Vulkans Pinatubo auf der philippinischen Insel Luzon, der im Juni 1991 einsetzte, hat einmal mehr deutlich gemacht, dass wir uns nicht auf einem toten Himmelskörper befinden, sondern seine Veränderungen direkt miterleben können. Wir müssen davon ausgehen, dass der Vulkanismus auf unserem Planeten in der Frühgeschichte der Erde eine viel stärkere Rolle gespielt hat als heute. Immerhin sind weite Teile der Erdkruste aus geschmolzenem Gestein erstarrt. Dies gilt vor allem für die Ozeanböden, die nicht selten unter einer dicken Schicht aus Ablagerungen verborgen liegen. Umfangreiche Untersuchungen in den 60er und 70er Jahren von Forschungsschiffen haben gezeigt, dass im Bereich der sogenannten mittelozeanischen Rücken beständig neues Krustmaterial an die Oberfläche dringt und so den Meeresboden allmählich verbreitert. Dadurch werden auch die Kontinente, die wie gestrandete Riesenschiffe auf dem Meeresboden aufliegen, allmählich gegeneinander verschoben. Eine solche Kontinentaldrift hatte der deutsche Geologe und Polarforscher Alfred Wegener bereits um 1910 vermutet. Ihm war aufgefallen, dass die Westküste Afrikas und die Ostküste Südamerikas fast wie Puzzlestücke so zueinander passen, als wären sie vor Urzeiten aufgebrochen und seither auseinandergetrieben. Wegener hatte allerdings weder Beweise für diese Hypothese sammeln, noch die Kräfte beschreiben können, die diese Kontinentaldrift antreiben sollten. Heute dagegen kennen wir den Motor für Kontinentaldrift und Vulkanismus. Es ist die Wärme, die im Innern der Erde gespeichert ist. Am Anfang der Erdgeschichte stammte diese Wärme aus der Entstehungsphase, in der sich die Erde aus der Zusammenlagerung von kleineren Materieklumpen gebildet hat. Heute gleicht der immer noch anhaltende Zerfall radioaktiver Elemente den Wärmeverlust im Erdinnern weitgehend aus. Da die Radioaktivität mit fortschreitendem Alter der Erde immer weiter abklingen wird, dürften auch Plattentektonik und Vulkanismus langsam schwächer werden. Deshalb interessieren sich die Geologen dafür, ob solche Aktivitäten auch bei den übrigen Himmelskörpern im Sonnensystem anzutreffen sind oder waren, um daraus Prognosen für die zukünftige Entwicklung der Erde ableiten zu können. Wieder war die vergleichende Planetenforschung gefragt. Untersuchungen beim Erdmond haben gezeigt, dass auch dieser Winzling immerhin rund 1,5 Milliarden Jahre aktiv gewesen sein muss. Dabei umfasst er nur rund ein Fünfzigstel des Erdvolumens und enthält darüber hinaus wesentlich weniger schwere und damit teilweise radioaktive Elemente als die Erde. Kein Wunder also, dass es beim Mond für die Ausbildung einer Plattentektonik nicht gereicht hat. Mit einem Durchmesser von rund 6.800 Kilometern ist der Mars fast doppelt so groß wie der Erdmond. Der Mars enthält daher rund 8-mal so viel Materie wie der Mond, könnte somit genügend innere Energie besessen haben, um einen langanhaltenden Vulkanismus, vielleicht sogar eine Plattentektonik, zu versorgen. Tatsächlich fand die amerikanische Marssonde Mariner 9 Anfang der 70er Jahre unter anderem gewaltige Erhebungen auf dem roten Planeten. Die mächtigste unter ihnen hat an der Basis einen Durchmesser von etwa 600 Kilometern und ihre Höhe über dem Umland erreicht rund 16 Kilometer. Damit ist diese Olympus Mons genannte Formation der größte Berg im gesamten Sonnensystem. In seiner Nachbarschaft ragen noch drei weitere Riesenhügel dieser Art auf, die allesamt den irdischen Mount Everest weit übertreffen. Nicht zuletzt die Umrisse der riesigen Berge legten schon bald die Vermutung nahe, dass es sich um sehr alte Schildvulkane handeln müsse. Um Vulkane also, die über eine sehr lange Zeit hindurch aktiv waren und dabei aus ihren eigenen Lavamassen Schicht um Schicht heranwuchsen. Gestützt wurde diese Deutung, als die Wissenschaftler erkannten, dass sich die gesamte umgebende Tarsisregion wie eine überdimensionale Beule rund 9 Kilometer hoch über den mittleren Marsradius aufwölbt. Offenbar hat hier langanhaltender Druck von innen ein Gebiet von mehr als 15 Millionen Quadratkilometer, fast so groß wie die USA und Kanada zusammen, gleichsam hydraulisch angehoben. Der auffällige Größenunterschied zu irdischen Schildvulkanen dürfte im Wesentlichen durch die vergleichsweise Unbeweglichkeit der Marskruste bedingt sein. Zwar erscheint die Marskruste am Rande der Tarsis-Aufwölbung über eine Länge von rund 5000 Kilometern aufgeplatzt, doch hat sich daraus offenbar keine fortdauernde Plattentektonik entwickelt. So blieben die Marsvulkane über sehr lange Zeit unverrückt über einer heißen Magmablase unter der Oberfläche sitzen. Alterbestimmungen anhand von Kraterzählungen deuten zudem darauf hin, dass die vulkanische Aktivität auf dem Mars bereits vor etwa 1 Milliarde Jahre zu Ende gegangen sein dürfte und sein Vorrat an innerer Wärme heute erschöpft ist. Umso gespannter waren die Planetenforscher auf die Ergebnisse der Venus-Radarsonde Magellan, die bei unserem inneren Nachbarplaneten nach Spuren von Vulkanismus und Plattentektonik suchen sollte. Hinweise auf vulkanische Aktivitäten hatten sowjetische Raumsonden bereits in den 70er Jahren mit ersten Bildern und Daten von der Venusoberfläche geliefert. Was die Messungen andeuteten, basaltartiges Felsgestein ähnlich der ozeanischen Kruste auf der Erde, wurde durch die Fotos eindrucksvoll bestätigt. Deutlich sind glatte Gesteinsschichten zu erkennen, die eine große Ähnlichkeit zu irdischen Lavaströmen zeigen. Zu sehr dünnflüssiger Lava allerdings, wie sie zum Beispiel aus den Vulkanen auf Hawaii quillt und auf dem Mars gefunden wurde. 1978 wurde im Rahmen der amerikanischen Venus-Mission auch ein Satellit gestartet, der mit einem Radarhöhenmesser das Oberflächenrelief der Venus bestimmen sollte. Mit seiner Hilfe konnte innerhalb eines knappen Jahres eine fast vollständige Höhenkarte der Venus erstellt werden, auf der sich erstmals großflächige Landschaftsformationen abzeichneten. Neben zwei größeren Hochlandregionen auch einige als riesige Vulkankegel gedeutete Kuppen. So erheben sich in dem als Beta-Regio bekannten Gebiet nördlich des Venus-Äquators zwei sanft ansteigende Vulkankegel, Rhea Mons und Taia Mons, etwa 4 Kilometer über die Umgebung. Mit einem Basisdurchmesser von etwa 1000 Kilometern erscheinen sie noch größer als Olympus Mons auf dem Mars, doch bleibt ihre Höhe weit dahinter zurück. 1988 konnten amerikanische Wissenschaftler diese Gegend mit dem 305 Meter Radioteleskop von Arecibo auf Puerto Rico genauer erkunden und die Spuren der vulkanischen Aktivität nachzeichnen. Vom Taia-Mons-Gipfelkrater geht eine Reihe von Lavaströmen in nahezu alle Richtungen aus, unterbrochen lediglich durch ein komplexes Faltensystem, das sich wie ein riesiges Y über den gesamten Vulkankegel und darüber hinaus erstreckt. Lavaströme, die sich über eine Länge von vielen hundert Kilometern erstrecken, sind auch auf den Radarbildern der Magellan-Sonde in großer Zahl zu erkennen. Deutliche Spuren einer Plattentektonik haben die Wissenschaftler dagegen bislang vergeblich gesucht. Und das, obwohl die Venus nur geringfügig kleiner als die Erde ist und entsprechend über ähnlich viel innere Wärme verfügt haben dürfte wie unser Planet. Zwar findet man an einigen Stellen Einschlagkrater, die auseinandergebrochen oder deren Ränder gegeneinander verschoben erscheinen, aber selbst das wäre im Vergleich zu irdischen Aktivitäten kaum nennenswert. Unklar bleibt außerdem zunächst, ob die vulkanischen Aktivitäten, deren Spuren so offen zutage liegen, noch immer andauern oder bereits vor langer Zeit erstorben sind. Direkte Messungen, etwa mit Seismometern an der Venusoberfläche, bleiben ausgeschlossen, da die empfindlichen Geräte den höllischen Umweltbedingungen allenfalls einige Stunden standhalten könnten. Lediglich eine auffallende Abnahme des Schwefeldioxidgehaltes in der Venusatmosphäre, die seit den ersten Messungen 1978 beobachtet wird, könnte auf einen noch aktiven Vulkanismus hindeuten. Allein in den ersten 5 Jahren dieser Messungen wurde ein Rückgang des Schwefeldioxidgehaltes um 90% registriert. Darüber hinaus löste sich während dieser Zeit auch eine dichte atmosphärische Dunstschicht über den Venuswolken weitgehend auf, die aus Schwefelsäuretröpfchen bestanden haben könnte. Eine ähnliche, vorübergehende Trübung war bereits in den späten 50er Jahren beobachtet worden. Der veränderliche Gehalt an Schwefeldioxid ließe sich mit heftigen Vulkanausbrüchen zwanglos erklären. Gestärkt wird diese Hypothese durch Messungen der Abstiegskapseln, die auch in den unteren Schichten der Venusatmosphäre eine überraschend hohe Schwefeldioxidkonzentration vorfanden. Eigentlich sollte sich das Gas chemisch mit dem Krustengestein verbinden und so innerhalb weniger Millionen Jahre wirksam aus der Atmosphäre entfernt werden, wenn es nicht ständig durch vulkanische Aktivitäten nachgeliefert würde. Abschätzungen ergaben, dass ein jährlicher Magmaausstoß von 1 bis 10 Kubikkilometern ausreichen würde, um die gemessene Schwefeldioxidkonzentration in der unteren Atmosphäre konstant zu halten. Auf der Erde werden im Durchschnitt etwa 20 Kubikkilometer Magma pro Jahr freigesetzt. Das scheinbare Fehlen einer Plattentektonik auch bei der Venus lässt sich vielleicht nur dann verstehen, wenn man eine weitere Besonderheit berücksichtigt. Den Mond, der die Entwicklungsgeschichte der Erde offenbar stärker beeinflusst haben dürfte, als man in den kühnsten Träumen hätte annehmen können. Außenposten der Planeten. Als Neil Armstrong am 21. Juli 1969 um 3.56 Uhr mitteleuropäischer Zeit als erster Mensch den Mond betrat, bewegte er sich nur scheinbar auf völlig fremdem Terrain. Inzwischen deutet vieles darauf hin, dass Armstrongs kleiner Sprung von der untersten Stufe der Ausstiegsleiter damals in Wirklichkeit auf einem Himmelskörper endete, der zumindest teilweise vor Urzeiten einmal zur Erde gehört hatte. Dies ist das überraschende Ergebnis jahrelanger Untersuchungen der von den Astronauten zur Erde gebrachten Mondproben und anschließender theoretischer Überlegungen. Anfangs erschienen die Resultate der Analysen eher verwirrend und widersprüchlich, bis die Ursache für den Irrtum gefunden wurde. Die Astronauten selbst hatten beim Versuch, Temperaturfühler im Mondboden zu versenken, das lockere Oberflächenmaterial festgetreten und so ungewollt die späteren Messungen verfälscht. Durch den verdichteten Mondstaub drang die Wärme aus dem Innern des Mondes stärker heraus und täuschte entsprechend einen heißeren Mondkern vor. Nachdem dieser Schlüssel zum Verständnis der Mondproben gefunden worden war, kristallisierte sich zu Beginn der 80er Jahre die Erkenntnis heraus, dass der Mond trotz aller äußeren Verschiedenheit doch ein recht naher Verwandter unseres Heimatplaneten sein musste. Mit Hilfe von Computersimulationen konnte schließlich sogar der wahrscheinlichste Verwandtschaftsgrad ermittelt werden. Danach sind Erde und Mond gewissermaßen Halbbrüder. Grundlage für diese Verwandtschaft ist ein Katastrophenszenarium, das beschreibt, wie ein etwa marsgroßer Riesenasteroid mit einer Geschwindigkeit von rund 15 Kilometern pro Sekunde mit der jungen Erde zusammenstößt und dabei ein riesiges Loch bis tief in den Erdmantel reißt. Als Folge davon werden große Mengen an Erdmantelmaterial in den Weltraum geschleudert, teils in flüssiger Form, teils zu Gasen verdampft, wobei die leicht flüchtigen Bestandteile, wie zum Beispiel auch Wasser, auf Nimmerwiedersehen entweichen können. Am Ende sammelt sich in gebührender Entfernung zur Erde ein Materiering, der sich in vergleichsweise kurzer Zeit zu unserem Mond verdichtet. Im Gegensatz zur Erde wird die Venus nicht von einem Mond umrundet. Wenn also die Erklärung der Mondentstehung durch den Zusammenstoß der Erde mit einem etwa marsgroßen Körper stimmt, wäre die Venus vor einer vergleichbaren Katastrophe verschont geblieben. Weil aber ein solcher Zusammenprall auch das Innere des getroffenen Erdkörpers stark in Mitleidenschaft gezogen hätte, könnte darin eine Erklärung auch für andere auffällige Unterschiede zwischen Erde und Venus verborgen liegen. Ist am Ende die Plattentektonik nur auf der Erde in Gang gekommen, weil das Erdinnere durch die Kollision aufgewühlt wurde? Und hat dieses prägende Ereignis in der Frühgeschichte vielleicht auch etwas mit der Entstehung des irdischen Magnetfeldes zu tun, das in seiner Art unter den erdähnlichen Planeten ebenfalls einmalig ist? Hier werden weitere Untersuchungen, vor allem bei Mars und Venus, vielleicht Klarheit bringen. Einen Hinweis zugunsten dieser zuletzt geäußerten Vermutung liefert möglicherweise der Planet Merkur, bei dem die amerikanische Raumsonde Mariner 10 1974 ein, wenngleich sehr schwaches, Magnetfeld entdeckte. Schon im vergangenen Jahrhundert war den Astronomen die vergleichsweise hohe Dichte des Merkur aufgefallen, die auf einen ungewöhnlich großen eisenhaltigen Kern hindeutete. Andererseits dreht sich der Merkur aber so langsam um seine Achse, nämlich in knapp 2 Monaten einmal herum, dass die Entdeckung des Magnetfeldes eigentlich überraschend kam. Auf der Suche nach einer Erklärung für den ungewöhnlich großen Eisenkern kam den Planetenforschern die rasante Entwicklung immer leistungsfähigerer Rechner in den 80er Jahren sehr zugute. Mit solchen Zahlenfressern konnten sie schließlich die Entstehung der Planeten aus einer Vielzahl kleinerer Brocken, sogenannter Planetesimale, einigermaßen zufriedenstellend rekonstruieren. Dabei fanden sie unter anderem, dass es während dieser Phase auch noch zu katastrophaleren Kollisionen gekommen sein konnte, als etwa jener, die zur Entstehung des Erdmondes geführt haben könnte. Wenn zwei vergleichbar große Körper zusammenstoßen, kann es oberhalb einer Mindestmasse ebenso häufig auch zu einer Zerstörung der beteiligten Objekte kommen. Interessanterweise fällt diese Untergrenze in den Bereich der Merkurmasse. Damit wirkte eine andere, ansonsten eher unwahrscheinlich anmutende Frühgeschichte des Merkur auf einmal gar nicht mehr so abwegig. Sie geht davon aus, dass an der Stelle des heutigen Merkur ursprünglich ein etwa doppelt so massereiches Objekt mit einem entsprechend großen Eisenkern entstand. Dieser Ur-Merkur wäre dann aber in eine planetare Kollision unvorstellbaren Ausmaßes verwickelt worden, einen Zusammenstoß mit einem nur geringfügig kleineren Objekt. Dabei dürfte die äußere, gesteinshaltige Hülle weitgehend verloren gegangen sein, sodass nur noch ein Rumpfplanet mit einem überhöhten Eisengehalt zurückblieb. Der heutige Merkur eben. Durch die gewaltige Kollision dürfte die Materie innerhalb des Merkur noch einmal kräftig durchgemischt worden sein, sodass sich der mächtige Eisenkern, der mehr als 40% der Merkurkugel füllt, gegenüber 16% beim Eisenkern der Erde, ein zweites Mal bilden musste. Die dabei angeregten Strömungen im Innern des Eisenkerns sind möglicherweise bis heute noch nicht völlig abgeklungen und sorgen so für das beobachtete schwache Magnetfeld des Merkur. Die großen Planeten jenseits des Mars. Dass planetare Magnetfelder nicht nur in eisenreichen Kernen entstehen können, hatten die Planetenforscher schon 1955 lernen müssen. Damals entdeckten amerikanische Radioastronomen eine starke Radiostrahlung von Jupiter, dem größten Planeten im Sonnensystem. Strahlung dieser Art konnte nur entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen in einem starken Magnetfeld zu spiralförmigen Bahnen entlang den Feldlinien gezwungen wurden. Zu jener Zeit war längst bekannt, dass die großen Planeten jenseits des Mars hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium bestehen mussten. Woher aber sollte ein gasförmiger Planet ein Magnetfeld nehmen? Modellrechnungen ergaben schließlich, dass der Wasserstoff im Innern des Planeten aufgrund der dort herrschenden Druck- und Temperaturverhältnisse metallische Eigenschaften annehmen kann. Dieser metallische Wasserstoff musste offenbar flüssig sein und durch wärmebedingte Konvektionsströmungen den Aufbau eines starken Magnetfeldes ermöglichen. Mit einem solchen Mantel aus flüssigem metallischem Wasserstoff kann man auch die Messungen der amerikanischen Pioneer- und Voyager-Sonden erklären, dass der Planet etwa 70% mehr Energie abstrahlt, als er von der Sonne empfängt. Die Strömungen innerhalb dieser Zone sorgen für einen wirksamen Transport der Wärme aus dem heißen Jupiterkern nach außen. Durch eine genaue Beobachtung der Bahn von Pioneer 11 konnte die Vorstellung von einem tiefreichenden, flüssigen Mantel längst auch experimentell bestätigt werden. Unregelmäßigkeiten in der Bewegung der Sonde an Jupiter vorbei hätten Hinweise auf eine ungleichförmige Verteilung der Materie innerhalb des Planeten geliefert. Doch wurden solche Störungen nicht beobachtet. Deshalb haben die Planetenforscher folgendes Modell vom inneren Aufbau des Jupiter entwickelt. Unter der einige hundert Kilometer dicken Gashülle des Planeten schließt sich eine mehr als 20.000 Kilometer tiefe Schicht aus flüssigem Wasserstoff und Helium an, die in rund 24.000 Kilometern Tiefe in die schon mehrfach erwähnte Zone aus metallischem Wasserstoff übergeht. Tief im Innern wird schließlich ein Kern aus Gestein und Metall vermutet, der sich, wie die erdähnlichen Planeten, aus den festen Bestandteilen des solaren Urnebels gebildet haben dürfte und eine Art Kondensationskeim für die spätere Anlagerung der gewaltigen Gasmassen war. Er dürfte etwa 20.000 Kilometer groß sein und 12 bis 15 Erdmassen in sich vereinen. Genug, um in der Folgezeit große Mengen an Wasserstoff und Helium aus der Umgebung anzuziehen und so eine mächtige Atmosphäre aufzubauen. Der Zerfall der in diesem Kern enthaltenen radioaktiven Elemente sollte genügend Wärme freigesetzt haben, um gemeinsam mit der Restwärme aus der Entstehungsphase die Zentraltemperatur noch immer bei rund 30.000 Grad zu halten und damit die großräumigen Strömungen im Innern des Jupiter anzutreiben. Rein äußerlich galt der Saturn lange Zeit hindurch lediglich als ein kleiner Bruder von Jupiter, der allerdings diese nachgeordnete Position durch sein Ringsystem leicht überspielen konnte. Doch die ungewöhnliche mittlere Dichte, Saturn ist leichter als eine gleich große Kugel aus Wasser und würde entsprechend auf einem genügend großen Ozean schwimmen, machte schon früh deutlich, dass sich die beiden Gasriesen in ihrem inneren Aufbau voneinander unterscheiden mussten. Die beiden Voyager-Sonden lieferten zu Beginn der 80er Jahre zwei wichtige Hinweise zum Verständnis dieser andersartigen inneren Struktur. So enthält die Saturnatmosphäre deutlich weniger Helium als die Gashülle des Jupiter. Außerdem strahlt der Saturn noch mehr Eigenenergie ab als sein innerer Nachbar. Die Kombination beider Beobachtungen führte gemeinsam mit ergänzenden Modellrechnungen zu einem Szenarium, das eine Art Heliumregen für das Innere des Saturn voraussagt. Wegen der im Vergleich zu Jupiter geringeren Masse nehmen Druck und Temperatur nach innen nicht so stark zu wie bei Jupiter und auch die Wärme aus der Anfangszeit konnte schneller entweichen. So reicht die Temperatur im Mantel schon lange nicht mehr aus, um den ursprünglichen Gehalt an Helium aufzunehmen. Was das bedeutet, können wir in unserer Atmosphäre oft genug erleben. Wenn die Luftfeuchte 100% erreicht und die Luft entsprechend mit Wasserdampf gesättigt ist, führt jede weitere Abkühlung unmittelbar zu Niederschlag. Der gleiche Prozess scheint gegenwärtig in einer rund 5000 Kilometer dicken Schicht am äußeren Rand des metallischen Wasserstoffs abzulaufen. Rund 30.000 Kilometer unter der Wolkendecke des Planeten. Dabei wird Gravitationsenergie frei, die den Wärmeverlust an den umgebenden Weltraum ständig kompensieren kann. Ein solcher Heliumregen würde auch das Heliumdefizit in der äußeren Saturnatmosphäre zwanglos erklären, da dieses Gas gleichsam nach unten nachrutscht. Unter der mächtigen Schicht aus metallischem Wasserstoff wird übrigens auch beim Saturn im Zentrum ein gesteins- und metallhaltiger Kern von etwa 15 Erdmassen vermutet. Anders als die mondarmen inneren Planeten von Merkur bis Mars verfügen die Riesenplaneten von Jupiter bis Neptun über eine jeweils recht große Trabantenfamilie. So sind bis heute 16 Jupitermonde, 18 Saturnmonde, 15 Uranusmonde und 8 Neptunmonde bekannt. Ihre Durchmesser reichen von einigen 10 Kilometern bis zu mehr als 5000 Kilometern und überdecken damit einen viel größeren Bereich als die Planeten selbst. Entsprechend vielfältig sind die beobachteten Unterschiede, während die kleineren Monde nicht nur vom Aussehen her an eingefangene Kleinplaneten erinnern, präsentieren sich die größeren Trabanten als fast schon planetare Welten, aus deren Erforschung einiges über die Frühgeschichte des Sonnensystems zu lernen ist. Schon der italienische Naturforscher Galileo Galilei hat die 4 von ihm beobachteten Jupitermonde als Miniaturausgabe des Sonnensystems bezeichnet. Was Galilei allerdings nur auf die Bewegungsverhältnisse bezog, hat sich mittlerweile für die unterschiedliche Zusammensetzung dieser 4 großen Jupitermonde bestätigt. Danach ist Io, der innerste der galileischen Monde, der erdähnlichste. Er besteht hauptsächlich aus Gestein und enthält nur wenig Wasser und andere leichtflüchtige Elemente. Offenbar war Jupiter selbst in einer frühen Entwicklungsphase vorübergehend deutlich wärmer als heute und hat dabei das Wasser gewissermaßen vertrieben, nachdem es zuvor durch die innere Aufheizung des Mondes an die Oberfläche gelangt war. Günstiger für den Fortbestand von Wasser muss die Situation schon bei Europa gewesen sein, der rund 1,5-mal so weit von Jupiter entfernt ist wie Io. Seine Oberfläche scheint unter einem viele Kilometer dicken Eispanzer verborgen. Aus großer Entfernung erinnert der gelbliche Mond mit seinem dunkelbraunen Linienmuster an das Aussehen eines von vielen Adern umgebenen Eidotters. Modellrechnungen haben inzwischen bestätigt, dass unter dem Eispanzer ein bis zu 25 Kilometer tiefer Ozean existieren kann. Dieses Wasser ist während der Aufheizung des Kerns durch den Zerfall radioaktiver Elemente nach außen gedrängt worden und hier zunächst gefroren, bis sich der Gesteinskern durch eine weitere Erwärmung noch etwas ausdehnte und dabei den Eispanzer von innen aufriss. In diese Spalten könnte dann Schmutzwasser von unten eingedrungen sein. Dagegen ist Ganymed, der größte Mond im Sonnensystem, von zahlreichen Einschlagkratern und seltsamen Furchen überdeckt. Er dürfte je zur Hälfte aus Wassereis und Gestein bestehen und daher, wie Europa, von einer dicken Eiskruste überdeckt sein. Anders als bei Europa scheint diese Eiskruste von Ganymed jedoch ziemlich stabil zu sein. Callisto schließlich zeigt die am stärksten von Einschlagkratern zernarbte Landschaft im Sonnensystem. Krater bis zu einem Durchmesser von 100 Kilometern liegen gleichsam dicht an dicht und heben sich wie helle Pockennarben vor dem dunkleren Untergrund ab. Größere Krater fehlen allerdings, und das kann nur bedeuten, dass die Spuren des frühen Bombardements nicht erhalten wurden, weil die Oberfläche des Monds in einem späteren Entwicklungsstadium noch einmal eingeebnet wurde. Die Erkundung der Jupitermonde durch die beiden Voyager-Sonden förderte aber auch eine handfeste Überraschung zutage. Auf Io, dem innersten der vier großen Trabanten, speien Vulkane beständig Schwefel und Schwefeldioxid. Und das, obwohl dieser Jupiter-Trabant kaum größer als der Erdmond ist. Zunächst schien ein solcher Io-Vulkanismus unerklärlich. Schließlich waren die vulkanischen Aktivitäten des nur geringfügig kleineren Erdmondes schon vor rund 3 Milliarden Jahren erloschen. Woher also sollte Io die Energie für seinen Vulkanismus nehmen? Vermutlich sind die Gesetze der Himmelsmechanik schuld daran. Sie sorgen dafür, dass Io durch die Störkräfte der äußeren Nachbarmonde immer wieder etwas aus seiner eigentlich kreisförmigen Bahn angehoben wird und dann wieder näher an den Jupiter heranrückt. Damit ist ein Wechsel der Gezeitenkräfte verbunden, die den Mond in einer Art Würgegriff halten. Die Wirkung ist ähnlich, wie wenn man mit zu schwach aufgepumpten Autoreifen fährt. Durch die ständig wechselnde Belastung heizt sich der Reifen gefährlich auf und kann schließlich sogar platzen. Der Druck, der sich dadurch im schwefelreichen Untergrund des Jupitermondes Io aufbaut, reicht aus, um Schwefeldioxid und Schwefel mit Geschwindigkeiten zwischen 500 und 1000 Metern pro Sekunde herauszuschleudern. Unter den Schwerkraftverhältnissen auf Io führt dies zu einer bis zu 300 Kilometer hohen Rauchsäule. Der bekannte Yellowstone-Geysir Old Faithful würde auf Io lediglich eine etwa 35 Kilometer hohe Fontäne zustande bringen. Eine dritte Form von Vulkanismus fand Voyager 2 im August 1989 beim Vorbeiflug am Neptunmond Triton. Wieder entdeckten die Wissenschaftler auf den Fotos einige dunkle Rauchsäulen, die aber nur wenige Kilometer hoch aufragten und dann horizontal abknickten. Hierbei dürfte es sich um Stickstoffgas handeln, das unter hohem Druck aus tieferen Bereichen der polaren Eiskappe in die extrem dünne Atmosphäre gedrängt wird und dabei anderes dunkles Bodenmaterial mitreißt. Worum es sich bei solchem dunkleren Material in einer Eiswüste aus gefrorenem Wasser und Stickstoff handeln könnte, hat im März 1986 die Untersuchung des Kometen Halley durch die europäische Raumsonde Giotto ergeben. Damals zeigten die Fotos eine unerwartet dunkle Oberfläche des Kometen. Die von der Sonde vor Ort vorgenommenen Messungen zeigten dann, dass die vom Kometen abströmenden Partikel auffallend viele Kohlenwasserstoffverbindungen enthielten. Zur Erklärung nimmt man inzwischen an, dass die gefrorenen Gase des Kometenkerns, also Methaneis, Ammoniakeis, Wassereis und Kohlendioxideis, durch den Beschuss mit kosmischer Strahlung verändert werden. Dabei gehen Wasserstoff und Wasser verloren, während sich die zurückbleibenden Molekülreste zu speziellen Kohlenwasserstoffen verbinden. Das Ergebnis ist eine fast teerähnliche, nahezu schwarze Substanz, die weite Bereiche der Kometenoberfläche zu bedecken scheint. Die Sonderstellung der Erde. Eigentlich trägt die Erde den falschen Namen, denn mehr als 2/3 der Erdoberfläche sind unter einer im Mittel rund 5 Kilometer dicken Wasserdecke verborgen. Diese Wassermassen machen unseren Planeten zu einem einmaligen Ort im ganzen Sonnensystem. Und sie haben die Geschichte der Erde entscheidend geprägt. Wasser ist nicht nur ein Hauptmotor für die Erosion ganzer Gebirge, sondern möglicherweise auch für globale Umwandlungsprozesse mitverantwortlich. Gemeint ist die Plattentektonik, die durch die damit verbundene Kontinentaldrift das Gesicht unseres Planeten in großen Zügen verändert. Möglich wird diese Plattentektonik, weil die Erdkruste unter den Ozeanen viel dünner ist als unter den Kontinenten und so die von unten aufsteigenden Magmaströme dort leichter bis nach außen vordringen können. Dünner aber kann die Kruste dort bleiben, weil das Gewicht der Wassermassen um rund 2/3 kleiner ist als das einer gleichmächtigen Gesteinsdecke. Angestoßen wurde die Plattentektonik nach Ansicht des amerikanischen Geophysikers Herbert Frey durch gewaltige Einschläge am Ende des kosmischen Bombardements vor rund 3,9 Milliarden Jahren, als auch die Mondmeere entstanden. Damals rissen kosmische Bomben tiefe Löcher in die noch dünne Erdkruste. Löcher, die von dem schwereren Material aus dem Erdmantel nur unvollständig wieder aufgefüllt werden konnten. In diesen Urbecken sammelten sich dann später die Wassermassen, die im Laufe der Zeit durch vulkanische Prozesse aus dem Erdinnern in die Atmosphäre entlassen wurden und sich schließlich in einer schier endlosen Sintflut auf die Erdoberfläche ergossen. Ohne diese Wasserdecke hätte die Lava, die durch die Schwachstellen der hier nur dünnen Erdkruste nach außen quillt, wie auf Venus oder Mars, in langen Strömen seitwärts abfließen und ganz allmählich die Urbecken auffüllen können. So aber musste das Magma gleich neben den Austrittsspalten erstarren und konnte dann von nachrückendem Material langsam zur Seite gedrängt werden. In dem reichlich vorhandenen Wasser konnte sich dann ein Großteil des ebenfalls aus dem Erdinnern austretenden Kohlendioxidgases chemisch lösen und schließlich als Kalkgestein am Meeresboden absetzen. Dadurch blieb der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre unterhalb einer kritischen Grenze, jenseits derer die Treibhauswirkung dieses Gases eine Klimakatastrophe hätte heraufbeschwören müssen. Im Verlauf der Erdgeschichte hat sich hier ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Treibhauseffekt und Temperatur der Erdoberfläche eingestellt. Mit steigender Temperatur wächst nämlich die Bereitschaft des Wassers, Kohlendioxid aus der Erdatmosphäre aufzunehmen und als Kalkgestein am Meeresboden abzulagern. Dieses Kohlendioxid bleibt dadurch längerfristig aus dem Verkehr gezogen, denn im Zuge der Plattentektonik wird das Kalkgestein im Bereich der sogenannten Subduktionszonen ins Erdinnere verfrachtet. Erst wenn es in größerer Tiefe wieder aufgeschmolzen wird, kann das Kohlendioxid durch die Vulkane über den Subduktionszonen erneut in die Atmosphäre gelangen. In der Zwischenzeit konnte sich die Erde aufgrund des etwas verringerten Kohlendioxidgehaltes in der Atmosphäre wieder genügend abkühlen. Offen bleibt vorerst allerdings, ob dieser Selbstregelungsprozess auch unseren gegenwärtig extrem hohen Ausstoß an Kohlendioxid aus der Verbrennung fossiler Energieträger problemlos auffangen kann. Oder ob wir hier eine unumkehrbare Entwicklung in Gang setzen, an deren Ende eine zweite Venus steht. Eine wichtige Rolle haben die Meere und hier vor allem die küstennahen Flachmeere schließlich auch bei der Entstehung des Lebens auf unserem Planeten gespielt. Nach allem, was die Forscher bislang auf der Suche nach dem Ursprung des Lebens zusammentragen konnten, war dazu die Existenz von flüssigem Wasser unerlässlich, um den Bausteinmolekülen zu der notwendigen Beweglichkeit zu verhelfen. Darüber hinaus könnte es die Rolle der damals noch nicht vorhandenen Ozonschicht übernommen haben und eine frühzeitige Zerstörung der heranwachsenden Molekülketten durch die energiereiche Ultraviolettstrahlung der Sonne verhindert haben. Einen ganz entscheidenden Anteil dürfte allerdings auch der Mond besessen haben, dessen Gezeitenkräfte durch den stetigen Wechsel von Ebbe und Flut immer wieder neue Bausteine in die Flachwasserzonen spülten. Der eigentliche Prozess der Lebensentstehung könnte sich nach Ansicht vieler Forscher dort vollzogen haben, wo sich die Bausteine in geeigneten Tonmaterialien festsetzen und schließlich zusammenlagern konnten. Ein solches Szenarium würde auch gleich die wesentlichen Unterschiede zwischen Erde, Venus und Mars erklären helfen. Venus und Mars, die nach den bislang vorliegenden Daten von Anfang an über weniger Wasser verfügten als die Erde, konnten das in vergleichbaren Mengen vorhandene Kohlendioxid nicht genügend rasch aus dem Verkehr ziehen, sodass dort der Treibhauseffekt dieses Gases voll zur Entfaltung kam. Bei der Venus führte dies zu einer immer stärkeren Aufheizung, die schließlich den ganzen Planeten in eine wahre Gluthölle verwandelte. Bei Mars hingegen reichte die geringe Anziehungskraft nicht aus, um eine dichte und heiße Atmosphäre auf Dauer halten zu können. So entwichen immer mehr Atome und Moleküle, bis die Decke schließlich zu knapp wurde und der Planet immer weiter auskühlte und am Ende in einer schier endlosen Eiszeit erstarrte. Bleibt die Frage, warum die Nachbarplaneten der Erde von Anfang an so auffällig weniger Wasser besaßen als unser blauer Planet. Eigentlich waren die Voraussetzungen für Erde, Mars und Venus gleich schlecht. Angesichts der großen Nähe zur Sonne hätte sich Wasser gar nicht zu Eis verfestigen können. Festes Wasser aber ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass Wasser überhaupt während der Entstehungsphase von Venus, Erde und Mars mit in den Planetenkörper eingelagert werden konnte. So sind heute nicht wenige Planetenforscher davon überzeugt, dass Wasser und andere leicht flüchtige Substanzen erst ganz zum Schluss durch auftreffende Kometenkerne aus dem Randbereich des Sonnensystems nachgeliefert wurden und die Erde während dieser Zeit eben mehr Treffer abbekommen hat als der kleinere Mars und mehr Wasser zurückbehalten konnte als die Venus. Dort sind die Kollisionen durch die größere Sonnennähe heftiger, sodass immer gleich größere Mengen des Wassers verdampften und verloren gingen als bei der Erde. Epilog. Die Entdeckung des Sonnensystems lässt sich ganz grob in drei immer kürzere Zeiträume unterteilen. Am Anfang der ersten Phase, vor über 4000 Jahren, stand die Erkenntnis, dass sich die Wandelsterne offenbar durch ihre Bewegung vor den übrigen Gestirnen am Himmel auszeichneten. Der Beginn der zweiten Phase, vor rund 400 Jahren, fällt mit der sogenannten kopernikanischen Wende zusammen, die die vermeintliche Sonderstellung der Erde im Zentrum der Welt als Ausdruck reiner Selbstüberschätzung und Ignoranz der Menschen entlarvte. Nach fast 40 Jahren Raumfahrt und der dritten Entdeckung der Planeten haben wir ein neues Bild vom Sonnensystem gewonnen, das der Erde die Sonderstellung im Sonnensystem zumindest teilweise zurückgibt. Jetzt gilt es, diese Sonderstellung eines bewohnbaren Planeten nicht durch eine erneute Selbstüberschätzung oder Ignoranz gegenüber naturbedingten Gleichgewichten zu gefährden. Im Forum Kultur hörten Sie heute das neue Bild vom Sonnensystem. Ein Report von Hermann Michael Hahn. Sprecher waren Matthias Ponnier, Günther König und Gerhild Schüttelkopf. Regie Till Bergen, Redaktion Wolfgang Kirchesch.